Das 45.000 Einwohner zählende Städtchen Denia liegt am Rande des 800 Meter hohen Berges Mongo, der das östliche Kap der Iberischen Halbinsel bildet. Die Region ist heute stark vom Tourismus geprägt. Die Urlauber schätzen den 20 Kilometer langen Sandstrand, der auf der Höhe des Villenviertels Las Rotas in Fels- und Steilküste übergeht. Viele Nordeuropäer suchen sich hier ein Feriendomizil oder eine Immobilie, um eines Tages den Lebensabend unter der Sonne zu verbringen. Die größte Gruppe der ausländischen Residenten bilden die Deutschen. Meine private Meinung, das ist sowas von verdient. Wer ist der beste Torhüter des Turniers? Am letzten Abend der traditionellen Fiesta Patronal sind die Straßen voller Menschen. Aus den Bars im Hafenviertel klingen vertraute Töne. Die deutsche Mannschaft wird Fußball-Weltmeister und die zahlreichen deutschen Residenten sind live dabei. Viele Barbesitzer haben große Flachbildschirme vor die Tür gestellt und die Übertragung der ARD eingeschaltet. Nach dem Spiel bildet sich ein kleiner Autokorso. Das Gehupe der Fahrzeuge vermischt sich mit dem Feuerwerk zu Ehren der Schutzpatrone Denias. Es herrscht kein Gegröhle wie am Ballermann. Die heutige Generation der deutschen Residenten von Denia hat sich in das kosmopolitisch geprägte Bild der Hafenstadt integriert. Ein Platz an der Sonne für die SS. Eine Spurensuche an der Ostküste Spaniens. Ein Feature von Joachim Palutzki. Über die Geschichte der deutschen Ansiedlung in Denia wissen jedoch die wenigsten etwas. Nach dem Zweiten Weltkrieg war die Stadt Zufluchtsort für zahlreiche NS-Verbrecher. Johannes Bernhard etwa, der führende Wirtschaftsvertreter der NSDAP-Auslandsorganisation in Spanien, residierte bis zu seiner Flucht nach Argentinien in Denia. Bis zu ihrem Tod lebten hier Anton Galler, Kommandant der 16. SS-Panzerdivision, der SS-Offizier Otto Scorzeni und der SS-Sturmbannführer Gerd Bremer. Bremer war der Erste, der hier in großem Rahmen in den Tourismus investierte. Soweit wir wissen, kam Bremer auf einer der Fluchtrouten nach Spanien. Die Deutschen hatten den Krieg zu Hause verloren, aber in Spanien triumphierte der Faschismus. Und sie waren hier willkommen. Schließlich hatten sie ja Franco geholfen, den Krieg zu gewinnen. Als sie sahen, dass sie hier bequem leben konnten, von allen respektiert und freundlich begrüßt, war es für sie nicht einmal mehr nötig, den Namen zu wechseln, obwohl sie Kriegsverbrechen begangen hatten. Die Leute hierzulande, vor allem in Denia, sind sehr gastfreundlich. Man interessiert sich nicht sehr für unangenehme Aspekte der Vergangenheit. Man folgt hier der Devise Leben und Leben lassen. Ich treffe den 40-jährigen Fotografen Roman Rodriguez in seinem Atelier in einem kleinen Dorf bei Denia. Zusammen mit einigen Freunden aus der örtlichen Fotografenszene will er die Geschichte der Nazis von Denia erforschen. Meine Eltern waren keine unmittelbaren Nachbarn der Familie Bremer, aber sie kannten die Geschichte. Alle hier in Denia kannten die Geschichte, aber keiner wollte darüber sprechen. Keiner wagte es, jemanden zu kritisieren, der als ehrenhafte Person galt und von der Guardia Civil, dem Pastor und dem Bürgermeister auf der Straße gegrüßt wurde. Man wollte sich keine Probleme schaffen. Während seiner Ausbildung jobbte Roman zusammen mit seinem Onkel als Handwerker und verrichtete Reparaturarbeiten in vielen Privathäusern Denias. Dabei hörte er Geschichten über Versammlungen mit Hakenkreuzen, von privaten Treffen, bei denen Nazi-Lieder gesungen worden sein sollen, und von Feiern in Denia anlässlich des Geburtstages Adolf Hitlers am 20. April. Mein Onkel erzählte mir, dass er einmal Ausbesserungsarbeiten unten im Restaurant Casa Finita verrichten sollte. Er fand einen Raum vor, der vollständig mit Hakenkreuzen und anderen Nazi-Emblemen geschmückt war. Ich habe dann mit Menschen gesprochen, die durch ihre Arbeit in Beziehung zu Leuten standen, die an solchen Versammlungen teilnahmen, und kam auf eine Zahl von 50 ehemaligen deutschen Residenten in Denia, die mit dem Nazismus in Verbindung standen. Ich hatte mit Roman vereinbart, einige der Zeitzeugen gemeinsam zu treffen. Viele Dorfbewohner, die die Geschichte der Nazis in Denia kennen müssen, sind allerdings bis heute nicht bereit, darüber zu reden. Eine Erfahrung, die Roman auch bei seinen eigenen Recherchen machen musste und die ihn motiviert, weiter zu forschen. Esta historia me emociona bastante más allá de cualquier tendencia política. Ich verbinde damit kein politisches Interesse, sondern mich berührt diese Geschichte in anderer Hinsicht. Ich möchte die Vergangenheit rekonstruieren, sie aufleben lassen, um über die Angst zu reden. Die Angst, die wir praktisch mit der Muttermilch aufgenommen haben. Die Angst der Kriegszeit und der Nachkriegszeit, die von unseren Großvätern weitergegeben wurde. Nach dem Krieg kam nicht der Frieden. Dieses Land war vom Triumph des Faschismus beherrscht. Dem Sieg folgte die Unterdrückung. Ein Teil der Gesellschaft hatte den anderen Teil besiegt. Über der Altstadt von Denia erheben sich die in weiten Teilen erhaltenen Außenmauern einer Burg aus dem 12. Jahrhundert. Von dem auf dem Burggelände angelegten Park hat man einen imposanten Blick über die ganze Bucht mit dem großen Hafen, der schon zur römischen Zeit ein strategisch wichtiger Flottenstützpunkt war. Der durch den Überseehandel bedingte Kontakt mit anderen Kulturen prägte die sich im Mittelalter herausbildende merkantilistische Gesellschaft Denias. Im Burgcafé treffen wir den 60-jährigen Toni Roderick, der für die Partei der spanischen Grünen einige Jahre Abgeordneter im Stadtrat von Denia war. Vor dem Ende des Bürgerkriegs gab es hier keine Parteigänge Francos. Denia mit seinem Meereshafen war schon immer von dem Kontakt mit anderen Ländern, zum Beispiel mit England, geprägt. Hier gab es bis vor kurzem noch nicht einmal einen zuständigen Bischof. Die im Ort tätigen Pastoren wurden direkt vom Vatikan hierhin abgesandt. Die Stadt galt praktisch als zu missionierende Gegend. Trotz einer vergleichsweise hohen Einwohnerzahl gab es nur zwei Kirchen. Jetzt ist noch eine dritte hinzugekommen. Also es gab hier nicht dieses Ambiente des nationalen Katholizismus. Die Gesellschaft war immer sehr republikanisch geprägt. Die anarchistische Gewerkschaft CNT hatte hier vor und im Bürgerkrieg die Mehrheit der Stimmen. Der Sieg von Francos Falange im spanischen Bürgerkrieg verdankte sich vor allem der Unterstützung durch die faschistischen Regime in Italien und Deutschland. Hitlers militärische Unterstützung Francos hatte SS-Ehrengeneral Johannes Bernhard eingefädelt, der in Folge zum Koordinator der Handelsbeziehungen zwischen Franco-Spanien und Nazi-Deutschland avancierte. Johannes Bernhard koordinierte ein komplexes Netzwerk wirtschaftlicher und militärischer Beziehungen zwischen Spanien und Deutschland, das bis 1945 bestand. Wie aus den freigegebenen Berichten der amerikanischen Geheimdienste der späten 40er Jahre hervorgeht, verblieben nach Kriegsende rund 3000 Agenten Nazi-Deutschlands in Spanien. Große Summen der nach Spanien transferierten Gelder blieben unauffindbar. Johannes Bernhard wurde in Spanien nicht nur geduldet. Zum Dank für seine Verdienste schenkte das Franco-Regime ihm ein Landhaus außerhalb von Denia, in dem er sich bis zu seiner Flucht nach Argentinien bevorzugt aufhielt. Man vermutet, dass er der Initiator für die Fluchtlinie war, eine der sogenannten Rattenlinien, die über Spanien verlief. Johannes Bernhard besaß ein Haus in der Gegend zwischen Denia und Ondara und dort hat scheinbar alles einen Anfang genommen. Es gibt viele Gerüchte und es fehlen grundlegende Forschungen zu dem Thema. Diese Leute, die hierher kamen, hatten offensichtlich die volle Unterstützung des Franco-Regimes und konnten tun, was sie wollten. Ich nehme an, dass sie außerdem von großen Firmen unterstützt wurden und alles dafür taten, ein Netzwerk aufzubauen. Es diente dazu, Leute hier durchzuschleusen, um sie dann weiter nach Amerika, vor allem nach Brasilien und Argentinien, zu vermitteln. Heute wird Denia von der konservativen Partido Popular regiert. Bürgermeisterin ist seit einigen Jahren die von einem deutschen Vater abstammende Anna Kringe. Für das Rathaus existiert dieses Thema nicht und in der Gesellschaft praktisch auch nicht. In einigen fortschrittlicheren Kreisen wurde darüber gesprochen, aber eine öffentliche Diskussion findet nicht statt. Die Bevölkerung hält sich aus allem heraus. Über den Bürgerkrieg und die Nachkriegszeit reden die Leute für gewöhnlich nicht gerne. Auch von Seiten der Beauftragten für Kultur und Geschichte der Stadt gab es niemals irgendetwas zu diesem Thema. Keine Ausstellungen, gar nichts. Was die Erinnerungskultur hier in Spanien angeht, nun ja, man kennt ja die Situation. Noch immer gibt es viele Opfer des Bürgerkriegs, die irgendwo in der Landschaft verscharrt sind. Die Haltung der politischen Klasse hat sich nicht grundlegend gewandelt. Es gab ja das Gesetz von 1978, das im Zusammenhang mit der Zeit der Diktatur Amnestie für alle aussprach. Seitdem ist hier nichts mehr passiert. Das hängt wohl auch ein bisschen mit dem Modus vivendi der Spanier im Allgemeinen zusammen. Am nächsten Morgen treffen wir José Lorenzo Martín, den Onkel von Roman, auf dem Friedhof von Denia. Die traditionellen Nischengräber bilden hohe Wände, zwischen denen labyrinthhaft wirkende Gassen durch das Gelände führen. Auf den Grabtafeln sind neben Namen und Lebensdaten häufig auch Fotos der Verstorbenen zu sehen. Auffällig viele Gräber tragen deutsche Namen. Es handelt sich dabei fast ausschließlich um Vertreter der Wehrmachtsjahrgänge zwischen 1910 und 1925. Fotos sind diesen Grabtafeln nicht beigefügt. Auch die christlichen Symbole fehlen vielfach. Auf einem Grabstein steht die Inschrift Mi sitio bajo el sol, mein Platz an der Sonne. José hat hier einige Jahre als Friedhofswärter gearbeitet. Vor dem Nischengrab von Gerd Bremer und seiner Frau Almut bleiben wir stehen. Eine schlichte weiße Marmortafel mit den Namen und den Geburts- und Sterbedaten. Anstelle eines Kreuzes befindet sich vor den Ziffern eine germanische Rune. Davor steht eine Vase mit einem Strauß ausgeblichener Plastikblumen. Mira, aquí tenemos a, bueno, que tú ya, ya lo sabes, a Bremen. Schaut, das wird euch interessieren, das Grab von Bremer, der berühmte Bremer. Ich habe mal gesagt, die Stadtkapelle ist sein persönlicher Besitz. Ich war ja Mitglied im Orchester und jedes Jahr zu San Jaime musste die Kapelle zu seinem Bungalowpark. Das war jedes Mal ein Riesenfest. Alle, die für ihn arbeiteten, waren dort. Dazu seine persönlichen Gäste. Und er, daran erinnere ich mich sehr gut, er kam raus, um uns zu empfangen. Und er empfing uns in Militäruniform. Die Kapelle musste dann musizierend hinter ihm herlaufen bis zur Rezeption. Er schritt vorneweg. Obligatorisch war ein Auszug aus Tannhäuser, dann ein paar Pasodoble, irgendwas Fröhliches. Dann spielten wir ein paar Militärmärsche. Die Leute tanzten, bis wir müde wurden und gehen durften. Das ging so wenigstens 5-6 Jahre lang, bis immer mehr von uns sich weigerten. Wir sagten, warum müssen wir jedes Mal hierher kommen, zu dem Geburtstagsfest dieses Herrn. Die genaue Ankunftszeit von Gerd Bremer in Denia ist unklar. Es muss irgendwann zwischen 1953 und 1954 gewesen sein, kurz bevor sich Johannes Bernhard nach Argentinien absetzte. Ausgestattet mit scheinbar grenzenlosen finanziellen Mitteln, kaufte Gerd Bremer in einer Zeit, in der Spanien an den Nachwirkungen des Bürgerkriegs litt, im Villenviertel Las Rotas ein großes Gelände. Mit Hilfe von im Ort engagierten Handwerkern errichtete er bis Ende der 50er Jahre eine Feriensiedlung mit eigenem Strandzugang, die in den Folgejahren weiter ausgebaut wurde. Ob er dabei Geschäftspartner hatte und woher die Mittel für die Errichtung des Bungalowparks stammten, ist bis heute nicht bekannt. Die von einer 3 Meter hohen Mauer umgebene, abends hell erleuchtete Anlage galt für die damaligen Verhältnisse in Denia als luxuriös. Gerd Bremer brachte es zu hohem gesellschaftlichen Ansehen. Protegiert von der Falange und geschützt von der Guardia Civil wird er vom Stadtrat in den 60er Jahren zum Beauftragten für den Tourismus ernannt. Es gibt hier bis heute viele Leute, die sich ihm gegenüber zu Dank verpflichtet fühlen. Deswegen reden die Leute nicht gerne darüber. Klar, sie haben gut verdient. Die Bauarbeiten an den Chalets, der Schmied hatte seine Aufträge für die Fenstergitter und statt 50 Euro, die er verlangt hat, hat er 100 bekommen. Er hat seinen Mund gehalten, wurde gut bezahlt und fertig. Oder der Tischler, die Maler, all diese Leute. Wer hätte sich da hingestellt und gesagt, Ich arbeite hier für einen Nazi. Wenn einer von uns etwas über die Feste sagte, diese Typen in Uniform, dann hieß es nur, ja, das wird wohl die typische Regionaltracht seines Landes sein, was weiß ich. Seit 1936 war Gerd Bremer SS-Mitglied. Mit der SS-Leibstandarte Adolf Hitler nahm er an sämtlichen Feldzügen der Einheit bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges teil. Die Truppe war für ihre brutale, fanatische Kriegsführung berüchtigt und beging während ihrer Einsätze zahlreiche Kriegsverbrechen. In französischer Gefangenschaft wurde Bremer nach 1945 vor Gericht gestellt. Während dieser Prozess mit einem Freispruch endete, wurde SS-Panzergeneral Kurt Meyer 1945 als Hauptverantwortlicher für Erschießungen kanadischer Kriegsgefangener im Zuge des Feldzuges in der Normandie vor einem englischen Gericht zu lebenslanger Haft verurteilt. In den Nachfolgejahren wurde die Frage der Mitschuld der ihm untergebenen Truppenführer Milius, Mohnke und Bremer Gegenstand kontrovers geführter Debatten. Gerd Bremer musste bis zu seinem Tod 1989 jederzeit mit einer erneuten Anklage rechnen. Jedoch erst in den 90er Jahren kamen kanadische Historiker zu dem Schluss, dass auf persönlichen Befehl Bremers bei Caen 20 Kriegsgefangene exekutiert worden waren und er dafür hätte zur Rechenschaft gezogen werden müssen. Allá abajo está uno de los criminales, vamos a decirlo así, el Galler. Ese está allí abajo. Hier unten liegt einer von den Kriminellen, der Galler. Ich muss sagen, es wundert mich sehr. Überall sucht man nach den Nazis, aber hier bei uns wurde nicht nachgeforscht. Stattdessen hat man hier sogar solche Leute aufgenommen. Es ist wie bei dem Grab von Bremer. Ich habe nie gesehen, dass hier mal jemand vorbeigekommen ist. Dem hier haben sie auch so einen Strauß Plastikblumen hingestellt. Offensichtlich hat er keine Familie und keine Freunde oder was auch immer. O no tiene familia o amigos o lo que sea. Anders als Gerd Bremer gehörte Anton Galler zu der Gruppe ehemaliger SS-Kriegsverbrecher in Denia, die äußerst zurückgezogen lebten und soziale Kontakte vermieden. 1944 war Galler als Kommandant der 16. SS-Panzerdivision an einem der grausamsten Massaker der deutschen Besatzungsmacht in Italien beteiligt. In dem toskanischen Ort Sant'Anna di Stazzema wurden mehr als 500 Menschen ermordet. In der Mehrzahl Frauen, Kinder und alte Menschen. Auch Galler verstarb 1995 friedlich als Rentner, ohne dass er sich für seine Verbrechen verantworten musste. Ein gutes Dutzend der Steintafeln, die die Wandnischen auf dem Friedhof von Denia verschließen, sind ohne Inschrift. Diese Gräber stehen nicht leer, sondern die beschriftete Seite der Steintafeln wurde nachträglich nach innen gedreht, um die Grabstellen zu anonymisieren. In einem dieser Gräber heißt es, sei ein ehemaliger österreichischer KZ-Kommandant beerdigt, der ebenfalls in Denia unerkannt seinen Lebensabend verbracht habe. Herr Roman. Sí, sí, lo sé. Los saludo siempre. ¿Qué pasó? Vorbei an den Gräbern der Familienangehörigen von José und Roman gehen wir zum Friedhofsausgang. In der großen Wand vor dem Tor gibt es zahlreiche Einschusslöcher. Hier erschossen nach dem Bürgerkrieg Angehörige der faschistischen Phalanche zahlreiche Republikaner, die dann gleich an Ort und Stelle beerdigt wurden. Deixarem en aquest mur el seu últim sospir en l'agraïment de les següents generacions en una societat en democràcia i llibertat. Aquí estamos en la entrada de donde él fundó lo que fue Bremer's Bungalow. Esta puerta desde luego es moderna, ¿eh? Esta puerta no estaba, esto lo han hecho ahora unos años. Hier stehen wir vor dem Eingangsportal zu Bremer's Bungalow Park. Das Tor ist vor einigen Jahren erneuert worden, aber hier befand sich der Zugang zu seinem Wohnhaus. Und um das Haus herum hat er dann die Bungalows errichten lassen. Todo el negocio turístico. ¿De dónde sacó el dinero? Woher das Geld stammte für diese Investitionen, das wird man wohl nie erfahren. Die haben mit Sicherheit untereinander das Geld zusammengelegt. Aber er hat das Geschäft geführt. Der 66-jährige Unternehmer Alfredo Sanz hat viele Stunden seiner Kindheit auf dem Ferienparkgelände verbracht. Ich erinnere mich gut daran, wie wir als Kinder in das Haus von Gerardo gegangen sind. Wir wussten schon, dass er mal Soldat gewesen war. Wir Kinder nannten ihn den Soldado Alemán. Wenn man in das Haus hineinkam, dann hing da ein Foto von ihm in Soldatenuniform. Und wir sagten, schau mal, er war ein General. Später dann wurde uns klar, dass er bei der SS war. Bremer war der erste, der Touristen nach Denia brachte. Was wir nicht wussten, war, um was für Touristen es sich dabei handelte. Wir haben sie einfach für die typischen Deutschen gehalten. Und dann erinnere ich mich daran, ich war wohl damals 14 Jahre alt, dass er dort einen kleinen Privathafen hatte. Man sagt, von dort aus hätten sie mit Schnellbooten Leute zu Schiffen vor der Küste gefahren. Viele Nazis seien so nach Nordafrika gebracht worden. Wir sind nach Valencia gefahren, um einen ehemaligen engen Freund von Gerd Bremer zu treffen. Der 1934 in Bremen geborene Wolfgang Försterling lebt seit den 50er Jahren hier und ist seitdem ein erfolgreicher Exporteur von Zitrusfrüchten. In den 70er Jahren wurde Försterling zum Präsidenten der Deutschen Schule von Valencia ernannt. Also ich habe Gerd Bremer kennengelernt 1958. Er hatte damals gerade 2 Bungalows. Er war noch nicht lange in Spanien. Und wir haben dann mit der Familie, nachdem Gerd sich mehr und mehr eingelebt hatte in Denia und sein Geschäft aufgebaut hatte, mit der Familie, das heißt meine Schwiegereltern und wir mit unseren damals 3 Kindern, machten dann ab 1962 ungefähr jährlich mindestens 4 Wochen Urlaub. Das Ehepaar Bremer hatte Kontakt mit der damaligen deutschen Kolonie hier in Valencia. Das beschränkte sich aber, sagen wir mal, auf Feiern, Karnevalsfeiern, vielleicht die eine oder andere Weihnachtsfeier. Ansonsten, das Geschäft bei ihm war sehr groß. Er war eigentlich immer ausgebucht. Es waren mehrfach oder meistenteils Freunde, Bekannte, viele Ex-Kameraden. Mit ungebrochener Begeisterung für das Militärwesen berichtet der drahtige 80-Jährige von Begegnungen mit Bremers Gästen. Den 1954 aus der Haft entlassenen SS-General Kurt Meyer habe er in dem Camp kennengelernt. Oder den umtriebigen Otto Skorzeny. Einige der Besucher in Bremers Bungalowpark blieben jedoch auch für Wolfgang Försterling namenlos. Ich erinnere einen Mann, der aber nur durchs Gelände mal lief, Gerd begrüßte und ging dann schwimmen. Das war anscheinend ein Holländer, der war Ex-SS-Mann gewesen, war ein Mann, der sich sehr zurückhielte. Und auch Gerd hatte nicht, dass er sagen konnte, es war ein Freund, der sagte, ja, der war auch bei der SS. Der typische nationalsozialistische Idealtyp, groß, breitschultrig, blond. Ich habe ihn ein paar Mal so im Vorbeigehen gesehen. Das war ein Mensch, wenn sie den in die Augen guckten, dann wurde ihm kalt. Ich habe auch nie gesehen, dass der mit jemandem gesprochen hat. Der kam da, der schwamm immer durch die ganze Bucht. War also, wie gesagt, ein guter Schwimmer, im Kraulstil hin und zurück. Ging bei Bremers Bungalows ins Wasser und kam zu Bremers Bungalows zurück und stieg da raus und ging dann nur durch den Park durch, auf den Hauptweg und verschwand oben irgendwo. Ich weiß gar nicht mal, wo er wohnte. Es war auch mal einer da aus Südafrika. Also das war ein ganz komischer Typ, wo ich dann dem Gerd sagte, wo hast du den denn auf? Wann ist der denn? Und da hat er gesagt, lass uns nicht drüber sprechen. Der ist sowieso übermorgen wieder weg. Der kommt auch nicht wieder. Nur einem kleinen Kreis von Freunden war bekannt, dass Bremer, einige Kilometer vom Bungalowpark entfernt, auch große Areale an der Steilküste des Mongo erworben hatte. Während der Feriensaison traf sich Wolfgang Försterling hier oben häufig mit anderen Gästen zum Tennisspielen. Er hatte den gesamten Berg seinerzeit gekauft. zu Zeiten, als in Denia in dem Gebiet eigentlich nur Moscatel oder Malaga-Trauben angebaut worden waren. Das verschwand durch den Tourismus, weil immer mehr Chalets baute. Und Gerd Bremer war nebenbei ja als Architekt, baute er für Freunde und Ex-Kameraden Chalets. Wie gesagt, das Berghaus, es war sehr schwer zu finden, wer es nicht wusste. Der fand es nicht einfach, es war eine steile Auffahrt, Serpentinen und so weiter. Aber das Berghaus war von, auch selbst von der Zufahrt kaum zu sehen, verdeckt von Büschen. Und diese kleine Umrandung um die Terrasse herum, da hatte er in weißen Fliesen mit schwarzem Aufdruck die ganzen SS-Divisionen, die es gegeben hat, ob das Wallonien war, ob das das Reich, Hitlerjugend und was es alles so gegeben hat, da war die Veranda mitgeschmückt. 1989 kam es anlässlich der Beerdigung von Gerd Bremer zu einer gespenstisch anmutenden Sympathiekundgebung für den ehemaligen SS-Mann. Ich kann nur sagen, der natürlich nicht sehr große Friedhof in Denia fasste nicht die Leute, die zu seiner Beerdigung kamen. Also so etwas habe ich überhaupt noch nie miterlebt. Die Reden, ob das der Bürgermeister war, ob das irgendwelche Abgeordneten war, andere führende Leute. Und als Schluss die größte Rede war dann von seinem ehemaligen Divisionskommandeur. Sie konnten allein an der Haltung und der Kleidung konnten sie so ungefähr, das ist ein ehemaliger Offizier, das auch, der auch. Es war alles, was, sagen wir mal, in seiner Charge wahrscheinlich gewesen war, wahrscheinlich auch einfachere Chargen, die ihn gekannt hatten und die ihn gemocht hatten, waren da. Es war unheimlich viele Leute aus Deutschland da und wie gesagt, viele Offizierskameraden. In den 90er Jahren verkaufte die Familie Bremer den Bungalowpark. Der neue Besitzer ließ auf dem Gelände moderne Ferienhäuser errichten. Gerd Bremer Junior, der in Denia aufgewachsen ist, betreibt heute eine kleine Bar in der Altstadt. Anfragen zu Interviews hat er immer abgelehnt. Auch mit Roman oder mit mir will er nicht über sich und seinen Vater reden. In dem üppig begrünten Villenviertel, das an den ehemaligen Bungalowpark in Las Rotas angrenzt, treffen wir den Publizisten Juan Cantarero, der in einer Nachbargemeinde von Denia lebt und der sich in seinen in Spanien viel beachteten Reportagen auch mit den Nazis an der Costa Blanca beschäftigt hat. Bei seinen Recherchen auf dem Gelände des ehemaligen Bungalowparks stieß Cantarero auf Hinweise, die darauf deuteten, dass Bremer in dem Ferienpark nicht nur Tourismus betrieb. Als man im Auftrag des neuen Investors das alte Schwimmbad im Park erneuerte, senkte sich der Boden ab. Die Arbeiter, die mit der Umgestaltung des Bungalowparks beauftragt waren, entdeckten Hohlräume im Untergrund unter dem ehemaligen Schwimmbecken. Dort fand man große alte Treibstofftanks, die vermutlich für Boote gedacht waren. Es roch da noch lange Zeit stark nach Treibstoff. Juan Cantarero kam in seiner 2010 veröffentlichten Studie La Huella de la Bota, die Spur des Stiefels, zu dem Schluss, dass Denia im Netz der europäischen Fluchtwege der Nazis nach 1945 eine besondere Bedeutung hatte. Eine kleine ausgewählte Gruppe kam nach Denia, und Javier und in die Gegend rund um den Berg Mongo. Es wurde eine Auswahl der Leute getroffen, die sich hier ansiedelten. Man weiß nicht genau, warum. Mit dem aufkommenden Massentourismus ab den späten 60er Jahren stieg die Anzahl deutscher Residenten in Denia. Nun kamen auch Leute, die entsetzt waren, als sie realisierten, was für Landsleute in ihrer Nachbarschaft lebten. Ich habe mit Leuten gesprochen, die hierher gekommen sind, um den Blumenschmuck und die Dekorationen herunterzureißen, die hier alljährlich am 20. April zu Ehren Adolf Hitlers angebracht wurden. Sie sagten mir, sie sind auch Deutsche und haben in der Wehrmacht gekämpft, aber sie sind keine Nazis. Von diesen Leuten gab es später viele hier und das führte zu Auseinandersetzungen innerhalb der deutschen Gemeinschaft. Dann gab es eine Gruppe von Personen, die sich dessen bewusst waren, dass sie Kriegsverbrechen begangen hatten. Sie haben ihre Haushälterin zum Einkaufen geschickt und sind nie selbst aus dem Haus gegangen. Und ich bin überzeugt davon, dass einige in ihren Häusern gestorben sind und bis heute nicht entdeckt wurden. In der Gegend von Javier gibt es Chalets, die nur über schmale Waldwege zu erreichen sind. Plötzlich öffnet sich da eine asphaltierte Straße und man steht vor einem Haus. Ich habe gearbeitet in Deutschland, in einer Damenbekleidungsfabrik. Das war die größte in Deutschland damals. Und ich war da 6,5 Jahre, bis ich in die spanische Armee kam und da blieb ich hier. Pedro Ordines hatte in Denia eine Ausbildung als Maurer gemacht, bevor er in Deutschland Arbeit suchte. Obwohl das schon lange her ist, besteht er darauf, dass wir Deutsch miteinander reden. Nach Beendigung des Dienstes in der spanischen Armee arbeitete Pedro als Kellner in der Casa Mena, einem der beliebten Treffpunkte für SS-Leute und Mitglieder der spanischen Falange in Las Rotas. Er verlobte sich mit der Tochter eines ehemaligen Wehrmachtsangehörigen und erwarb sich als deutschsprachiger Handwerker das Vertrauen der deutschen Kolonie. So kam er auch in Kontakt mit einigen der als Kriegsverbrecher gesuchten Residenten. Der Name, ich bin nicht sicher, ob der Bach. Der Name, ich bin mir nicht sicher, ob er Bachmeier war oder nicht. Der eine war Engelmeier und der andere Bachmeier. Er wohnte in dem Haus da oben, war immer allein, hat immer nur Klavier gespielt und ist nie rausgekommen. Er hatte sein Klavier da drin und er ist nie rausgekommen. Ich habe ihn, wie gesagt, besucht. Einmal hat er mich... Einmal habe ich ihn besucht. Er hatte mich angerufen, weil er Probleme hatte mit seiner Tür, einer automatischen Tür. Und er wusste nicht, wo der Mechaniker, der das installiert hatte, wohnte. Ich fragte nach dem Namen und habe den Mann für ihn gefunden. Pedro kann sich nicht daran erinnern, dass hier in der Gegend jemals nach Kriegsverbrechern gefahndet wurde. Gut erinnern kann er sich allerdings an Auseinandersetzungen zwischen ehemaligen Wehrmachtsangehörigen und den fanatischen Anhängern der SS, die auch noch lange nach Kriegsende geführt wurden. Es gibt viele, viele Leute, die nicht dafür sind. Es gibt viele, viele Leute, die nicht dafür sind. Es gibt andere Leute, die sind sehr stolz darauf. Es ist genau wie bei uns mit der Franco-Truppe. Die sind immer noch da, in der Falange. Die sind immer noch dafür. Die glauben immer noch, wir kommen zurück, wir werden die Welt erobern und sowas. Wir kommen zurück, wir werden die Welt erobern oder sowas. Stellen Sie sich mal vor, wie das war. Da kommt jemand daher und sagt, ihr müsst alle eine Uniform tragen und ein MG und ab Richtung Moskau. Die armen Männer haben ihre Familien verlassen, den Hof verlassen, alles. Und als sie zurückkamen, wenn sie zurück konnten, war nichts mehr da. Und viele Leute, die haben sowas nicht verstanden. Eines Tages lernte Pedro einen ehemaligen Leutnant kennen, der die letzten Tage des Krieges im Führerbunker Adolf Hitlers in Berlin verbracht hatte. Der Mann war nach Denia gekommen, um sich an einem Major zu rächen, der ihn kurz vor der Kapitulation noch erschießen wollte. Ja, der war in Berlin im Bunker. Und irgendwie musste er erschossen worden. Weiß ich nicht warum, weil das hat er nie gesagt. Dieser Leutnant war in einem Bunker in Berlin. Und irgendwie sollte er erschossen werden, ich weiß nicht warum. Und auf einmal explodierte eine Granate und er konnte fliehen. Und der kam nach Benissa. Er suchte den Offizier, der diese Gruppe geführt hatte, einen Major. Und er fragte, Pedro, kennst du ihn? Und der sagte mir, Pedro, du kennst ihn. Ich sagte, nein, ich kenne ihn bestimmt nicht. Auch wenn ich ihn kennen würde. Erst würde ich ihm Bescheid sagen. Dann könnt ihr beide dieses Problem lösen, wie ihr wollt. Erst würde ich ihm Bescheid sagen, dann könnt ihr beide dieses Problem auslösen, wie ihr wollt. Das ist mir futsch egal. Zusammen mit Juan Cantarero gehen wir zur Casa Finita, einem Hotelrestaurant, das sich nur einige hundert Meter oberhalb des Bungalowparks befindet. Das Lokal war in Denia als Casa de los Alemanes bekannt. Besitzerin war die in den 90er Jahren gestorbene Josefina Gallego, die aus Madrid stammende Leiterin der Frauenschaft innerhalb der Falange. Sie hatte das von einem großen Garten umgebende Gebäude 1951 erworben und machte es gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Josef Janitschka zum wichtigsten Treffpunkt der Nazis von Denia. Noch heute befindet sich auf dem Grundstück ein auf einem Granitfundament errichteter Grillplatz, dessen Metallüberdachung, wie auf alten Fotos zu sehen ist, ursprünglich ein großes Hakenkreuz krönte. Das Gebäude ist heute Teil einer Hotelanlage, in der wir den 87-jährigen Historiker Vicent Balaguer treffen. Einen Ehrenbürger der Stadt Denia. Josefina heiratete diesen jüngeren Deutschen, der, wie man sagt, beim Geheimdienst gewesen war und weiterhin politisch aktiv war. Später haben sie in ihrer Ehe Probleme bekommen. Es nahm ein böses Ende. Er war aggressiv und verhaltensgestört und hat sie geschlagen. Pedro Ordines, der nebenan wohnte, hat Josefina einmal nach einer der regelmäßigen Prügelorgien ihres Mannes bei sich zu Hause aufgenommen. Später dann, als das Geld zur Neige ging, verließ Janitschka seine Frau. Die Casa Finita wurde 1988 geschlossen. Der überzeugte Republikaner Vicent Balaguer verkehrte nicht in dem Nazi-Lokal. Aber er lernte einige der Nazis von Denia während seiner Tätigkeit in einer Bank kennen. Otto Skorzeny erschien hier in den Zeiten Bremers. Ich erinnere mich gut daran, dass ich die beiden in einem Café am Ende der Straße Marques del Campo gesehen habe. In der Bank, in der ich arbeitete, war Bremer Kunde. Skorzeny wurde dort bevorzugt bedient. Und ich erinnere mich, dass er dort war, um Devisen zu tauschen. Otto Skorzeny war eine der Schlüsselfiguren innerhalb der Nazi-Fluchthilfeorganisation in Spanien. Von der NS-Propaganda 1943 aufgrund seiner Beteiligung an der Entführung Benito Mussolinis zum Kriegshelden stilisiert, verkehrte er nach dem Krieg in den höchsten Kreisen der faschistischen Führungsschicht Spaniens und versuchte aus der Ferne auf die deutsche Nachkriegspolitik Einfluss zu nehmen. In Memoranden zur Remilitarisierung Westdeutschlands, die er 1951 auch an den damaligen Bundeskanzler Konrad Adenauer richtete, warb Skorzeny für seinen Plan, aus den Reihen der nach Spanien geflüchteten Wehrmachts- und SS-Angehörigen eine Freiwilligentruppe zusammenzustellen. Offiziell war Skorzeny Inhaber einer Import-Export-Firma in Madrid. Als einer der mutmaßlichen Hauptverwalter der nach Spanien verschobenen Kriegskasse der SS betrieb er umfangreiche Immobiliengeschäfte an der Mittelmeerküste. Man hat immer viel geredet über Skorzeny und das Außergewöhnliche an diesem Mann, über das Geld der Nazis, die Goldbarren und so weiter. Was man nie erwähnt, ist, dass dieser Herr auch eine Schiffsreederei betrieben hat, eine Reederei in Valencia. Ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem Freundeskreis um Alfred Radecke, dem Verbindungsmann der Gestapo, der auch ein Haus hier in Denia hatte. Es ist anzunehmen, dass man hier in der Casa Finita eine Zeit lang gesuchte Kriegsverbrecher aufgenommen hat. Sie wurden überprüft und befragt, um sicherzugehen, dass hier keine eingeschleusten Agenten der Wiesenthal-Stiftung oder Nazijäger aus der Bundesrepublik eindringen. Der Verdacht liegt nahe, dass diese Leute mit Schiffen der Reederei Skorzenys zum Hafen von Denia gelangten. Der Reederei, die offiziell von Skorzenys Frau betrieben wurde. Am Abend treffen wir in einer Bar einen ehemaligen Beamten der Stadtverwaltung. Er möchte nicht, dass sein Name genannt wird und er will auch nicht aufgenommen werden. Er erzählt uns, die Feste im Strandhaus von Bremer seien nur Folklore gewesen. Die wichtigen Versammlungen mit den hohen Tieren, Militärs und Politikern der Nachkriegszeit, hätten in dem Haus auf dem Berg stattgefunden. Er empfiehlt uns, einen älteren Herrn aus Denia zu kontaktieren, der sich in den Kreisen der politischen Rechten in Denia auskenne und sich in seinem Beruf als Landvermesser oft auf den Grundstücken rund um den Mongo aufgehalten habe. Roman verabredet für den nächsten Tag ein Treffen mit dem Mann in einem Café in der Innenstadt. Ich parke den Wagen in einer Seitenstraße. Nach einer Weile kommt Roman sichtlich nervös wieder zurück. Er hat den alten Herrn im Gespräch mit einem jüngeren Mann angetroffen. Als ich Roman zu den beiden an den Tisch setzte und dem Jüngeren zur Begrüßung die Hand geben wollte, holte der sein Smartphone aus der Tasche und begann, Roman zu filmen. Seinen Namen wollte er nicht nennen. Stattdessen verließ er wortlos das Café. Der alte Herr gab vor, den Mann nicht zu kennen, konnte sich nun allerdings an Versammlungen in Bremers Berghaus nicht mehr erinnern. Aus dem Grundbuchregister von Denia geht hervor, dass an dem Berghaus 1978 umfangreiche Baumaßnahmen vorgenommen worden sind. Dabei sind vermutlich auch die Spuren der NS-Vergangenheit beseitigt worden. Im gleichen Jahr erließ die spanische Regierung das Amnestiegesetz, das einen Mantel des Schweigens über die faschistische Vergangenheit des Landes legte. Keine der nach Francos Tod amtierenden Regierungen hat jemals einen als Kriegsverbrecher gesuchten ehemaligen Nazi vor Gericht gestellt oder ausgeliefert. Queriendo encontrar el pasado o revivir o buscar el pasado, hemos encontrado el presente. Wir haben die Vergangenheit gesucht, wollten sie freilegen und nachempfinden. Dass wir bei der Suche nach der Vergangenheit einer kleinen Stadt am Mittelmeer auf die Gegenwart stoßen, das ist das, was uns alle am meisten überrascht hat. Dass weiterhin so viel Angst vorhanden ist und die Leute uns sagten, ich will nicht, dass mein Name genannt wird. Ich möchte nicht über bestimmte Personen reden und will auch nicht aufgenommen werden. Dann haben viele sehr gut von diesem Herrn Bremer gesprochen, von seiner Bedeutung hier und seiner Großzügigkeit. Aber von so vielen, die hier die letzten 20, 30 oder sogar 40 Jahre ihres Lebens verbracht haben, versteckt und unerreichbar für die Justiz, von denen wissen wir gar nichts. Diese Leute mit all dem geraubten Geld, das nach 1945 aus Deutschland herausgebracht wurde, haben ihr Geheimnis mit ins Grab genommen. Y seguramente con el dinero que robaron en su momento, que extrajeron de Alemania en el 45. Cerramos. Ein Platz an der Sonne für die SS. Eine Spurensuche an der Ostküste Spaniens. Ein Feature von Joachim Palutzki. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks 2014. Es sprachen Bernd Hahn, Stefko Hanuszewski, Gregor Höppner, Hans-Gerd Kilbinger, Matthias Ponier, Volker Risch, Ernst August Scheppmann und Hendrik Stickhahn. Ton und Technik Hendrik Manuk und Katrin Fidora. Regie Anna Panknin. Redaktion Hermann Theissen.